zur Mandore gehen. Mit Fahrrad, Auto, Bundesbahn. Immer auf die gleiche Zeit. Fängst du in der Firma an. Der Samstag ist so schrecklich bei dir. Ob Lagerbau, ob Hüttenwerke, Fließband, Büro, Taxifahrt. Bestimmt ist es nicht deine Stärke, jeden Tag hier auszuhalten. Du hast es selber nicht gewählt, doch du kennst nur diese Wahl. Hier heißt es, dass die Leistung zählt. Angeblich ist das ganz normal, yeah. Du hast mal bei der Frage. Mach mit dem Jupo-Monitor lauter. Ja. Jupo-Monitor ein bisschen lauter.